Willkommen zur zweiten Ausgabe von Neulich noch ein Marvel-Podcast. Mein Name ist Stefan. Mein Name ist Jürgen. Und ich bin der Doc. Das ziehe ich durch. Ich glaub's dir, ich finde das super. Und wir sind drei Honks, die uns, die sich durch das komplette Marvel-Universum gucken. Marvel Cinematic Universe gucken, vielleicht auch Marvel-Universum gucken, ihr wisst es noch nicht genau. Ist ja schließlich noch an der Anfangsphase. Dieses Mal sprechen wir über The Incredible Hulk. Was wisst ihr über den guten alten Hulk? Der ist schlecht gelaunt. ja, doch, ne? Er hat Bruce Banner. Anger Management Problems, richtig, ja. Das sind die einzigen Sachen, die ihr wisst. Kennt ihr die alte Serie noch von damals? Aus den 80ern? 90ern? Welche meinst du? Es gab eine Serie aus den 90ern, glaube ich. Mit Lou Ferrigno und mit Bill Bixby. Habe ich aktiv nicht geguckt, die habe ich nur, da habe ich Ausschnitte gesehen, wenn irgendwann mal Lou Ferrigno referenziert wurde oder so. Und warte, ich glaube 1978, nee, die war das aber früher. Dann meinst du die Live-Action-Serie? Ja, ich meine die Live-Action-Serie. Die mit der super geilen Perücke. Ja. die mich irgendwie immer an die neue deutsche Welle erinnert hat. Ja, den habe ich, ich habe ihn geliebt als Kind. Ich habe die immer nur so, die kam immer, wann kam die immer? Das war Lou Ferrigno? Ja, das war Lou Ferrigno. Samstagnachmittag oder so kam die immer auf RTL oder was weiß ich auf RTL. Es lief immer eine Folge von The Incredible Hulk. Und hast du so den Bruce Banner-Typen, den ganz normal gesehen. Und dann halt Lou Ferrigno als Hulk, der angemalte grüne Dude. Mit dem sehr schlechten Übergang, ja. Mit dem richtig, also für damalige Zeit einen richtig geilen Übergang eigentlich. So wie entschuldige bitte. Ich erinnere mich noch dran, ich fand es echt cool damals. Ich fand das cool, wie das aussah, wie er so seine Arme so aufgespannt hat, damit das Ding zerreißt. Damit der schon vorher angeritzte Spalt in der T-Shirt kaputt geht. Fand ich gut. Nein, das war seine schiere Kraft. Auf jeden Fall, richtig. Das war Lou Ferrigno. Ah, genau. In Reinkultur. In Reinkultur. Erstmals wurde er übrigens erfunden von, wie immer, dem guten Stan Lee und Jack Kirby. 1962 wurde er ursprünglich vorgestellt. Sollte übrigens schon nach drei Serien wieder eingestellt werden, nach drei Comics. War den da schon langweilig? Die hatten ein unglaubliches Problem, den irgendwie richtig umzusetzen. Weil am Anfang war es so, er wurde eigentlich, wollte der gute Bruce jemanden retten vor so einer Gammastrahlenbombe. Den hat er dann gerettet und er wurde dann selber so angestrahlt. Und dann haben sie ihn halt sozusagen als dieser Hulk gemacht, so Jekyll, Mr. Dr. Jekyll, Mr. Hulk mäßig. So heißt es ja, Dr. Jekyll, Mr. Hulk, glaube ich. Hyde. Genau. Und das wollten sie erst probieren. Also mit denen haben sie sehr viel ausprobiert. Erst so mit einem, es gibt auch mehrere Versionen von dem Hulk. Es gibt den Clue-Hulk, das ist der Trauer-Hulk, der immer im Prinzip der Depri-Hulk. Gibt's tatsächlich. Gibt's den Savage Hulk, also den normalen, den wir kennen. War das nicht der Intellektuelle? Nee. Der Savage ist der normale, den wir kennen. Der Wütende. Richtig. Dann gibt's den Grey Hulk, das ist so eine Art Werwolf-Version. Da gibt's Professor Hulk, den kennen wir, das ist der Schlaue. Er ist tatsächlich der Professor. Und da gibt's Devil Hulk, den haben wir bis jetzt in real noch nicht kennengelernt. Ich bin gespannt, ob das irgendwann mal vorkommen wird. Devil Hulk will im Prinzip die Welt zerstören. Dem ist alles scheißegal, was er macht. Aber er will, das Einzige, was sein Ziel ist, ist die Welt zu zerstören. Ich dachte ja tatsächlich, dass das im Marvel-Verse irgendwann passiert. Kann passieren, ja. Wenn du immer wieder und wieder alles wegnimmst. Weil ich freue mich schon, wie sie das umsetzen, den Devil Hulk. Ich meine, die haben ja, also im MCU gibt es eine Version von einem der bekanntesten Comics, World War Hulk. Es ist eine Version, das ist im Prinzip, ist es mit dem Film Ragnarök ist es so ein bisschen verbunden worden. Dazu kommen wir aber noch, wenn wir dann später zu dem Film Ragnarök kommen, da gehe ich da mehr drauf ein. Aber ansonsten ist es so, also der bekannteste Comic von Hulk ist World War Hulk. Er ist einer der bekanntesten, ist einer der krassesten und ist einer der besten Hulk-Comics, finde ich persönlich. Ich habe ihn gelesen, ich fand ihn großartig. Wisst ihr, was es da geht um World War Hulk? Genau. Ich nicht. Vermutlich nicht. Jürgen, du? Ja, es war ja, dass er irgendwie Beef auf der Erde hatte und deshalb abgehauen ist und dann irgendwo dann eben die Gladiator-Kämpfe gemacht hat, oder nicht? Nope, viel schlimmer. Hm. Tony, das gute, unser Lieblings-Tony, hat sich mit anderen Leuten zusammengesetzt und hat gesagt, der Hulk ist zu gefährlich, der muss weg. Also haben sie ihn ausgetrickst, haben ihn in eine Rakete gepackt und haben ihn ins Weltall geschossen. Ja, ist doch fast das Gleiche. Ja. und so ist Hulk dann auf einem Planeten gelandet, wo er Leute getroffen hat, die so sind wie er, die auch genauso aussahen wie er, auch genauso stark waren. Und da hat er unter anderem eine Familie gegründet, die dann draufgegangen ist, als eine Rakete eingeschlagen ist in diesem Planeten. Und diese Rakete stand auf Stark Industries. Mm. Und dadurch kam dann Hulk auf die Erde zurück und machte da Rabatz. Und das war ein unglaublich... Also ich empfehle euch den Comic, egal wo ihr ihn herkriegt, ob ihr den online lest, scheißegal. Die Dinge sind unglaublich gut. Kann ich nur empfehlen. Also wirklich gut. Bekannteste von den Realsachen war bis zu dem Film oder bis zu dem MCU tatsächlich die TV-Serie. Mit Bill Bixby als Bruce Banner und halt mit Lou Ferrigno als Hulk. Die lief auch eine Zeit lang. Die letzte Folge ist halt sehr, sehr berühmt, weil er halt einfach irgendwann geht. Er hatte immer dieses, ich glaube, wie hieß das ab? Er hatte dieses Monster der Woche oder Bösewicht der Woche. Die hat er dann verprügelt als Hulk und danach war die Sache wieder erledigt. Dann hat er wieder versucht, eine Cure zu finden. Genau. Und die letzte Folge endet damit, dass er geht. Dass er einfach wegläuft, vor allem, weil er keinen Bock mehr hat, Leute zu verletzen, seine Freunde zu verletzen oder sonst was. Er will einfach ein Heilmittel finden. Ständig gejagt zu werden. Ständig gejagt werden, er will ein Heilmittel finden, er will gehen. So. Deswegen war Markus auch so verwirrt, weil, was hast du gesagt gehabt zu mir? Was genau meinst du? Ich hab viel gesagt. Ja, ja, du warst verwirrt am Anfang des Films. Ach ja, am Anfang des Films, weil der gefühlt aussah, als wäre er mitten reingeschmissen und ich deswegen versehentlich den anderen Hulk-Film noch geguckt habe. Oh Gott. Ich dachte, ich habe was verpasst. Den ich da mittendrin abgebrochen habe, weil ich dachte, nee, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Der andere Hulk-Film, war der von Spike Lee? Ich weiß es nicht mehr. Von wem wurde der Bruce Banner gespielt? In dem? Eric Banner. Von Eric Banner. Der war weird. Der hatte so komische Schnitte, das aussah wie so ein Comicbuch. Der hatte unter anderem Hulk-Hunde, was fürchterlich war. Hulk hat sich mit einem Panzer in die Eier gehauen, aus Versehen selber. Bester Humor. Der Film war aber... Und der ist gesprungen wie ein verrückter Frosch. Was er eigentlich auch macht. Ja, aber durch da ganze Canyons, glaube ich, gell? Ja, ja, durch ganze Canyons ist er halt so ungefähr 130 Milliarden Meter weit gesprungen. Der war furchtbar, der Film. Das einzige Geile an dem Film war Nick Nolte, der seinen Vater gespielt hat. Das war cool. Das war ein cooler Twist. Dass sie so gemacht ja, den, haben. Ja, den kannst du ja überall einbauen. Ja, ja. Nicht mehr. Der ist komplett wahnsinnig mittlerweile. es ist halt, also da war das echt so, du hast halt dieses gehabt, der hat als Kind an ihm rumexperimentiert und dann ist er halt, glaube ich, dieses ganze, diese Rage war schon immer ihn drin. Und ursprünglich sollte dann auch der Vater war dann eigentlich der Red Hulk. Das sollte dann eigentlich irgendwann so aufgebaut werden. Ist komplett fehlgeschlagen, weil der Film war komplette Scheiße. Verständlich. Er war furchtbar gedreht, er war furchtbar verwirrend gedreht, vor allem mit diesen, dass du immer diese Comic-Panels gewechselt hast. Das macht war das so mit nervig. Dem Red Hulk überhaupt Sinn? Ist das nicht so eine Art Super Saiyajin-Version vom Hulk einfach? Das ist eigentlich eine andere gezüchtete Version von Hulk. Die sind gerade dabei, was einzubauen. Mhm. In der She-Hulk-Serie, das weiß ich. Ein bisschen informiert habe ich mich drüber. Es kann sein, sie haben ja noch seinen. Sie haben einen, er hat einen Cousin in der Serie. Der Typ ist ein bisschen. Ist halt so ein typischer Bro-Cousin. Okay, aber er trägt. So ein Kiffer-Dude halt, ja. Ja, ja, aber er trägt sehr oft rot. Und das so halt, wird er halt angeteased. Es kann sein, dass er am Ende der Serie vorkommt. Ach kann so, passieren. Das sind wir wieder bei den Power Rangers. Wenn sie die Farben Richtig. Haben, gehören sie dazu. Alles klar. Ja, ja genau, wie bei den Power Rangers. Ich werde mit den Power Rangers Vergleich nie aufhören. Das stimmt allerdings, ja. Ja, haben wir jetzt dann Edward Norton als Incredible Hulk. Guter Schauspieler. Guter Schauspieler, ja. Gute Version für. Also, ich finde es eine gute Version von Bruce Banner. Tatsächlich. Ja. Finde ich schon. Ihr habt den Film ja jetzt zum ersten Mal gesehen, ne? Also du Jürgen, hast ihn zum ersten Mal gesehen, glaube ich. Überhaupt. Ja, das ist richtig. Markus zum, keine Ahnung, zum auch zum ersten Mal? Zum dritten Mal. Zum dritten Mal, okay. Ich zum zweiten Mal tatsächlich. Wie fandest du den, Jürgen, weil du den zum allerersten Mal gesehen hast? Erzähl. Überraschend gut. Also er hat mich ziemlich mehr als positiv überrascht. Ich, für einen Superheldenfilm finde ich den echt gut erzählt. Vor allem, weil er drei Geschichten gleichzeitig erzählt und trotzdem funktioniert. Und dass das CGI so überraschend gut gealtert ist. Gerade in den Regeneffekten sah der Hulk echt beeindruckend aus. Das Gute ist, dass sie ihn meistens haben im Dunkeln gelassen. Dadurch ist das, man hat gelernt von Jurassic Park, lass die Viecher im Dunkeln, dann sieht das CGI besser aus. Aber auch im Hellen, wo er auch im Hellen dieses auf dem Campus dieses Rampage hatte, hat wunderbar funktioniert, finde ich. Mhm. Sah gut aus. Was sagst du, Markus, zu dem Film? Definitiv, also gealtert ist das CGI super. Natürlich für mich ein bisschen nicht mehr ganz so spektakulär gewesen. Einfach wenn du dieses ganze MCU-Verse immer wieder durchguckst, ist es eher einer der schwächeren Movies für mich gewesen, aber erstaunlich, dass ich trotzdem immer wieder noch was Neues entdecke. Ja, das ist also... Wie zum Beispiel diesmal, wo ich zum ersten Mal verwirrt war. Ist das wirklich der erste Hulk-Film? Weil für mich gedanklich da noch so viel mehr dazugehört. Ja, eigentlich kannst du sagen, er ist eine Fortsetzung von der Serie. Weil du hast auch dieses Theme, wenn er am Ende wegläuft in der Serie, hast du auch in dem Film drin. Deswegen, das ist so eine krasse Anspielung drauf. Weißt du, wenn du das erzählst, dann kommt das alles schon wieder und du hast diese Aha-Effekte. Ja. ich habe den auch nach Ewigkeiten mal wieder gesehen gehabt. Ich habe irgendwann gesehen gehabt, einfach mal auf DVD gekauft. Weil der Teil war ursprünglich nicht in MCU drin. Er war ursprünglich komplett losgelöst von MCU. Weil die hatten was anderes gemacht. Da haben sich Leute gefragt, ja, was ist mit dem Cameo am Ende? Was ist mit Ross? Der Colonel, der da auftaucht, der ist ja auch in den anderen Filmen dabei. Der wird ja dann irgendwann Senator, glaube ich, Senator Ross. Was ist mit dem? Das gehört doch eigentlich dazu. Und er so, nee, das gehört nicht dazu, das ist was anderes, wir haben ja dann einen anderen Hulk-Schauspieler. Das ist okay. Und jetzt im Nachhinein kommt immer mehr raus, dass sehr, sehr viele Sachen von dem Film exportiert werden, unter anderem in die She-Hulk-Serie. Wie das nicht mal subtil. Ja, überhaupt nicht subtil, nein. Wie das zum Beispiel mit Tim Roth als der Leblonski. Ja, oder dass halt der Mark Ruffalo halt in einem Telefonat zu ihr sagt, ja, ich war damals noch ein ganz anderer Mensch. Ja, ich war eine ganz andere Person damals. Und sie guckt uns in die Kamera. Und guckt einfach nur weg. Ist alles, ja. Schöne so frei Anspruch. Nach dem Motto, da habt ihr es. Ja? Ja, da habt ihr es, das gehört dazu. Was ich immer sehr interessant finde, bei dem Film ist das Ganze, also er ist halt weg. Der gute Edward Norton, also Bruce Banner, ist halt irgendwo im Ausland und möchte halt unbedingt rausfinden, wie er sich heilen kann. Das ist das Einzige, was er will. So, er macht halt Blutproben, macht die ganzen Experimente, versucht sich halt irgendwie off the grid zu halten, das heißt kein Handy, kein Telefon, sonst irgendwas. Nur irgendein Computer, den man anscheinend nicht hacken kann. und auch irgendwie nicht tracken kann, wenn er sich mit irgendjemandem über die halbe Welt miteinander redet. Vermutlich ist das, keine Ahnung, Microsoft Sam oder so. Wer weiß. Das war auf jeden Fall sehr weird. Außer man findet die streng geheimen Nicknames raus. Richtig, ja. Wie Mr. Blue und Mr. Green. Oh Gott, die sind ja so subtil. So subtil. Mr. Green vor allem. Oh je. Wisst ihr, wer Mr. Blue ist? Kennt ihr den? Habt ihr euch gewundert, wer das ist? Warum der... Wer das genau sein soll? Ehrlich gesagt, nee. Also die Figur selber... Also ich habe ja die Comics von Hulk nie gelesen, deshalb kann ich da keine Verbindung aufbauen. Die Figur Mr. Blue ist... ursprünglich ist das einer der größten Bösewichte vom Hulk. Und zwar ist das eigentlich die Leader, weil der kriegt durch einen Unfall... kriegt er so Gammastrahlen ab und verändert seine Haut, wird grün und kriegt dazu einen riesengroßen Schädel. Deswegen wird dieses angedeutet, dass dieses Blut von Hulk in seine Wunde läuft an seinem Kopf und der Kopf wabert und der grinst einen so in die Kamera an. Das ist eigentlich der Leader. Das ist so ein Dude, der versucht hat, den Hulk irgendwie immer auszutricksen, umzubringen, aber es geht halt schief. Aber ich fand, das haben sie auch schön angespielt in dieser Unterhaltung, die sie ja haben. Ja, haben sie. Weil er halt gesagt hat, ja, und mit dem könntest du so viel machen, du könntest so viel heilen, wir könnten alles heilen, wir könnten uns schlauer machen und so. Und er wird halt zu Lilith. Und das Witzige ist, der wird in dem Film gespielt von Tim Blake Nelson. Übrigens, The Ballad of Buster Scruggs auf Netflix finden, angucken, großartig. Fantastischer Anthologiefilm. Auch mit ihm als Buster Scruggs, das ist super. Und die Figur taucht wieder auf. Echt? Ja, die Figur wird wieder auftauchen im neuen Captain America, der dann irgendwann rauskommen wird. In, wie haben sie den genannt? Captain America New World Order. Aha. Da holen sie die Lieder zurück. Mit demselben Schauspieler, was ich sehr cool finde. Habe ich auch nicht gewusst, habe ich auch erst erfahren, als ich da ein bisschen Recherche getrieben habe. Aber geil, dass sie das machen. Dass sie wieder zurückkommen. Der hat ja sich bei der Rolle ja auch voll reingehängt. Das muss man ja auch lassen. Hat er, ja. Und ich fand an den erinnerst du dich definitiv. Gut. Ja, ich fand das auch ziemlich cool und ich finde es auch ziemlich geil, dass sie tatsächlich den kompletten Film genommen haben und im Prinzip alle so immer so ein Stück rausgerissen haben und das dann recycelt haben nochmal. Wie zum Beispiel der Abomination, der gute Tim Roth, der dann den in dem Blockquist gespielt hat. Wobei die Figur in dem Film irgendeine andere ist als in der Hulk-Serie irgendwie. Als in der She-Hulk-Serie. Ja, bei She-Hulk haben sie sich eigentlich mehr über die Figur Jablonski lustig gemacht. Ich meine, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber die haben aus ihm quasi einen Hippie gemacht. Ja, eigentlich schon. Das ist sehr weird auf jeden Fall. Da ist er halt ein machtbesessenes Stück Scheiße. Ein absolutes Arschloch. Und nicht sonderlich helle, weil er stand direkt vor Hulk. Ist das alles, was du kannst? Bumm! Weggetreten. Tschüss. Ich liebe die Szene. Ich auch lieber ziemlich gut. Da habe ich mich auch gefragt, wegen dem Supersoldatenserum. Was ist der Sinn von dem Colonel? Warum will er den fangen? Ja, dein Blut oder der in dir ist, gehört dem US-amerikanischen Militär. Was willst du mit dem anfangen? Der ist nicht kontrollierbar. Ja, den kannst du einfach in der Feindzone abwerfen und machen lassen. Ja, genau, als ob der das mit sich machen lassen würde. Ja, der stellt ihn sich wie so ein Kampfhund vor, den du danach einfach wieder einpackst und dann wieder rauslässt. Ja, und der Bruce Banner selber sagt dann auch, ja, die wollen mein Blut nehmen und das dann zu einem Super-Serum machen. Ich gebe so gut zu, der hat das im Keller. So wie das aussieht. Ja, hat sich bisher nur keiner freiwillig dafür gemeldet. Ja, wer weiß, wie viele Unfreiwillige der schon angezüchtet hat damit. Er hat ja auch gesagt, oh ja, das wird da und da injiziert und es kann sein, dass sie da schon sterben. Ja, die Dosis macht da, glaube ich, das Gift, ne? Richtig, ja. Er hat nur gut geschätzt. Ja, erstmal gucken, was passiert. Dann konnte er auf jeden Fall auf einmal sehr viel schneller rennen. Ja, richtig. Weißt du, als wissenschaftlicher Colonel würde ich das auch so machen. Lieber Proband, ja, es könnte sein, dass sie daran sterben, Schmerzen haben oder es funktioniert. Richtig. Und ich weiß genau, wo ich es injizieren muss. Ah, genau. Der Knochenmark könnte ein bisschen wehtun. Woher wissen Sie, bis Sie es injizieren müssen? Geraten. Weibliche Intuition. Versuchsperson Nummer 1. Weibliche Intuition. Das hat sich einfach richtig angefühlt. Ja, genau. Es hat sich richtig angefühlt. Ich glaube, es muss da rein. Stanley Cameo, auf jeden Fall. Sehr gutes Stanley Cameo, finde ich. Wo er diesen. Wo einfach die hat ein bisschen zu viel Wumms. Diesen Saft trinkt super. Also mein Headcanon ist, dass er dadurch für immer lebt, weil er das Zeug gesoffen hat. Das ist mein Headcanon, dass er dadurch danach seine restlichen Abenteuer lebt. Das wäre der Traum, ja. Dass er dadurch seine restlichen Abenteuer damit erlebt. Das ist halt super. Vor allem wir, das klingt so, wow. Super geschauspielert von ihm, fantastisch. Fand ich auch super. Ha, ich liebe den Kerl. Ah, er war ein großartiger Mensch. Natürlich arbeitet die wunderhübscheste aller hübschen Frauen in der Flaschenfabrik. Klar. Absolut. Die war übrigens... Ist euch das jetzt noch nie passiert? Nee, komischerweise nicht. Da ist in die letzte Abranz-Flaschenfabrik gegangen seid und da die schönsten Frauen gearbeitet haben. Ja, ausgerechnet die schönste aller schönsten Frauen arbeitet da. Die ist übrigens eine Nachrichtensprecherin gewesen in diesem Land, wo die sind. Weiß ich nicht mehr, wo das genau war. Auf jeden Fall war die halt, war halt da dabei. Der kann er übrigens einen Kuss geben, ohne dass irgendwas passiert. Nur nicht Liv Taylor, aber gut, es ist Liv Taylor, ja, verstehe ich. Aber bei Liv Taylor war ja noch ein bisschen mehr, ne? Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Ich kann das nicht. Ich habe mich das auch immer gefragt. Der arme Kerl, der muss. Kein Wunder, dass er so sauer ist. Der hat ja blaue Eier wie irre, ey. Übel. Ja, stell dir vor, das ist ein Teufelskreislauf. Ja, kann sich immer. Oh Gott, der kann sich nicht mal. Oh Gott, der Arme. Der kann sich nicht mal selber darum kümmern. Ja. Obwohl, Hulk ist es vermutlich egal, der steht irgendwo auf dem Berg. Der Hulk aber dann einfach. Also ich glaube nicht, dass der Hulk weitermacht. Der Hulk haut den Berg zu Klumpen. Ja, das glaube ich halt auch. Hulk Horny! Weil es heißt ja immer, dass du dir den Hulk dann eigentlich im Bett wünschst, aber nee, tust du nicht. Wenn der Rest größer wird, will ich nicht wissen, wie groß der Hulk wird. Es gibt ja das berühmte GIF, ne? Ich erwähne es nur. Oh, es ist großartig. Der Vater aus Modern Family, das war so, was macht der hier? Ja, es war auch irgendwie so voll komisch, den da zu sehen. Ja. Ich konnte ihn auch gar nicht ernst nehmen, weil ich ihn halt nur aus Modern Family kenne. Es ist halt vor Modern Family, auf jeden Fall, es war 100% vor Modern Family. Das war vor Modern Family, ich kannte ihn tatsächlich eher aus Hulk und dachte mir, was macht der Typ aus Hulk da? In Modern Family. Das ist aber einer von drei Leuten, glaube ich. Ich hab Modern Family nie gesehen, ich sitze nur durch die scheiß Clips, die ich immer durchwische. Ja, ich bin der coole Dad, LOL, ja. SMS, haha. Jetzt sind wir so, oh Gott, ja. Cringy das mal zusammen, wenn ich ihn sehe und denke mir so, was macht der hier? Ja, das ist ja der Sinn seiner Figur. Richtig. Ich so, oh stimmt, das ist der Typ. Der ist eigentlich, ist das eine ziemlich wichtige Figur gewesen. Ich glaube, wie war das? Dem seine Figur wurde eigentlich ursprünglich von Bruce Banner gerettet. Und natürlich. Ja. Und vor dieser komischen Bombe. Und der wurde dann. Die haben dann später, haben die dann rausgekriegt, dass er der Hulk ist und so weiter. Und dann wurden die beste Freunde und dann gab es irgendwie einen Clinch wegen der Figur von Liv Taylor und so weiter. Also es ist halt die typische Drama, bester Freund ist, mag aber auch deine Freundin-Figur, Dingens. Typische Drama-Figur halt. Drama, Baby. Sehr schön ist auch, Kugeln wirken nicht auf Hulk, also schießen wir einfach weiter. Naja, du weißt doch, wenn lange genug am Lack gekratzt wird, kommt schon irgendeine Delle rein. Ja, ich liebe das halt auch. Die ballern und ballern und ballern, nichts funktioniert. Wo bleibt denn der Kampfhubschrauber mit der größeren Wumme? Ja, genau. Wir sind Amerikaner, wir können nur alles als ballern. Hat funktioniert? Nein, weiter ballern. Wir haben nur zwei von diesen Sounddingern. Die schießen ja nicht immer auf dieselbe Stelle. Ja, aber nee, es ist. Ja, weil das, Soldaten, machen halt das sind amerikanische Soldaten, die können nicht gerade ausschießen. Die machen halt noch wütender dadurch, das ist ja das Harte. Ja. Hast du das gesehen, wo dann der Leblonski angerannt kam mit dem Granatenwerfer? Das war ziemlich, wie sauer ihn das gemacht hat. Deswegen ich finde es ja nur lustig, dass sie diese Soundwaffen haben, die den Hulk wirklich mal kurz Einhalt gebieten konnten und dann haben die nur zwei. Ansonsten haben die nur noch größere Waffen. Richtig. Aber das sind clever. Es ist richtig clever, finde ich ja. Vor allem dasselbe hat ja dann auch bei Leblonski funktioniert, der wurde ja weggeschleudert. Ne? Mhm. Und dann hätten sie eigentlich auch drauf kommen können, hey, als er zu der Abomination geworden ist, hey, wir können ihn mit diesen Schallwaffen, die wir lustigerweise haben, können wir ihn so klein halten. Dann hättest du vielleicht Hulk gesehen, wie er so eine der Schallwaffen abreißt, ihm so ins Gesicht hält, so nach unten drückt die ganze Zeit. Das wäre cool gewesen. Wir hatten zwar schon einen geilen Fight. Der Fight war schon sehr, sehr nice, als sie sich durch die Stadt da geprügelt haben. Alleine als er sich aus dem Helikopter schmeißt und das erstmal dieses riesige Loch erzeugt. Batz! Ja, das war sehr, sehr gut. Und du wusstest, okay, er hat sich verwandelt, weil ein Mensch macht nicht so ein großes Loch. Nee, wurde ja dann auch parodiert in, fürchterlich Ragnarok. Parodiert in Ragnarök. Hasse die Szene. Da gibt es einige Szenen, die ich nicht mag in dem Film. Die lila Hose fand ich super, der Gag. Ja, ich bin fast gestorben vor Lachen, ja. Ja, du brauchst Klamotten. Meinst du im Hotelzimmer? Ja, du brauchst Klamotten. Hier, lila, wirklich? Das war die einzige Größe, die sie hatten. Das war die einzige dehnbare, die da war. Schöner Gag. Liv Taylor wirkt ein bisschen gelangweilt in dem Film, aber was ist Liv Taylor? Ist ja da einfach nur ihre Performance abgespult, ja. Du merkst, ja, dieser, ja, oh, der hat die Szene, wo der extra, Edward Norton hat sich da richtig reingehängt, der hat sogar ein bisschen rumgeschrieben an dem Drehbuch. Der hat die Szene. Der hat permanent das Drehbuch verändert. Ja, ja. Der hat doch die Szene geschrieben für Liv Taylor. Ich war sehr beeindruckt, dass er das für ihn geschrieben hat, und dass er da mitmachen soll. Und dann denke ich mir, aha, das war also der Grund, warum die beiden im Bett liegen und sich geknuscht haben. Verstehe. Ja, die habe ich natürlich nur für dich geschrieben. Ja. Die Szene auf jeden Fall. Der Fight war sehr, sehr geil zwischen Abomination und Hulk in dem. Ist echt immer noch anschaulich, meine Güte. Da haben die CGI-Leute ganze Arbeit geleistet, meine Fresse. Haben sie auf jeden Fall. Also ich finde den Film auch noch ziemlich gut. Und natürlich der Avengers-Tease am Ende wieder. Da muss. Für mich gibt es nichts Besseres als eine gute Rüstung. Da wäre ich gern dabei gewesen im Kino, als Tony durch die Tür spaziert ist. Zu Colonel Ross. Und dann gesagt hat, sie haben ein großes General Problem. General Ross, glaube ich. Weil General Ross, ja. Sie haben ein Problem, General. Ah! Tony Stark. Das Einzige, was sie. Ja, Tony Stark. Mal wieder im schönen Anzug. Ja. Für mich gibt es nichts Besseres als einen schönen Anzug. Oh Gott, Anspielungen. Einfach schön. Ja, und dann haben sie, und dann kam halt dann, hey, wir wollen das vielleicht doch durchziehen hier mit den Avengers. Wo da bestimmt so viele Leute gesagt haben, was ist das so ein Blödsinn? Wir stellen ein Team zusammen. Ja, ja, so ein Blödsinn, was machen die denn da? Das wird doch eh nie passieren. Der war ja auch nur Mittelmaß. Der gilt als sehr vielen Leuten, gilt er als sehr, sehr Mittelmaß. Ich finde den gut, immer noch. Der hält sich immer noch. Der hat sich in meine Top 5 MCU-Filme gespielt. Jetzt direkt, oh, cool. Ja. Ich meine, ich muss noch zwei, dreimal gucken, weil vielleicht war es auch einfach nur, dass ich ihn jetzt frisch zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Aber ich fand ihn gerade, weil es einfach eine Comic-Verfilmung ist, der reiht sich wunderbar darin ein. Der ist fantastisch eigentlich. Auch wenn du blickst, der Anfang ist super gemacht, alles kurz erklärt in so kurzen Rückblenden. Ja, ich mag halt einfach, dass wir nicht eine halbe Stunde erstmal zugucken müssen, wie er zum Hulk wird. Wenn ich nicht wieder sehen muss, wie die Perlen runterfallen, gell, Batman? Wenn ich das noch einmal sehe. Dreht durch. Oder die ersten 20, 30 Minuten von 2 Stunden damit verbringen. So sah mein Leben vorher aus. Ja, es funktioniert. Es kann funktionieren. Ich war mal glücklich, wisst ihr? Ich war mal glücklich. Aber dann kam alles anders. Yep, that's me. You wonder how God is in this situation. Oh Gott, okay. Oder so. Es funktioniert, in vielen Sachen funktioniert es, wenn du das als Origin-Story nutzt. Aber Hulk kannte halt schon jeder wegen seiner Origin-Story. Deswegen fand ich es da gut, dass es einfach nur so ganz kurze 2-3 Minuten so durchgeflimmt. Hey, nochmal zur Erinnerung, Gammastrahlen, Freundin angegriffen, hat keinen Bock mehr drauf, ist weg, tschüss. Dann. Ja, weil das ja auch wie mit Spider-Man und Batman eben ist, dass du weißt, was passiert ist. Deswegen liebe ich die Tom Holland-Dinger. Du weißt, Spoiler, dass Onkel Ben stirbt. Ja. Wie ist das, wenn er Onkel Bens Rice kaufen möchte? Steht er dann Wein vorm Regal? ja, ein mieser Joke. Ja, ich finde auch noch, der hält sich immer noch gut, der macht Spaß. Den kannst du immer noch wunderbar angucken, die Action ist gut. Zündet, auch jeder Gag, finde ich. Ja. Ich muss tatsächlich auch sagen, man regt sich immer weniger auf. Wie meinst du? Ich meine, beim ersten Mal gucken habe ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert über den Film. Ehrlich? Ja. Tatsächlich, weil ich fand Abomination da einfach nicht gut, so als ersten Gegenpart zum Hulk. Ich hatte mich ja gefreut auf den Leader. Ach so. Mit dieser Anspielung Mr. Green, Mr. Blue und dann kommt Abomination. Ja. Das war so die Enttäuschung für mich in dem Film. Ja, das. Aber je häufiger ich ihn gucke, desto besser finde ich es. Es ist halt so, mit den Leader finde ich es eigentlich ganz okay, dass sie den genommen haben, als Abomination genommen haben. Nicht direkt die Leader. Das wäre ja so, als ob du bei Batman vs. Superman direkt Darkseid rein wärst. Oh, sorry. Ja, sowas. Als ob du gleich dein Pulver beschießen würdest, das ist ja schwachsinnig. Und damit gleich das ganze DCEU verbrennen würdest. Nee, sowas macht man ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ja, also ich finde die Idee, dass sie ihn genommen haben, fand ich gut. Auch schön, dass sie immer mehr Sachen recyceln. Das Abomination ist in Yang-Chi in The Ten Rings zum ersten Mal wieder aufgetaucht in einem kurzen Cameo. Was jeden überrascht hat, mich auch. Wo ich dachte, ist das so, what? Ehrlich? Genau das wird in Chiak dann ja nochmal aufgearbeitet, ja. Ja, ist das derselbe Schauspieler? Und dann kam er tatsächlich raus, ja, das ist Tim Roth. Der war auch sehr überrascht, als man so eben gesagt hat, hey, kannst du mal kurz ins Studio kommen? Also, okay, wofür? Ja, wir wollen dir da was anbieten. Okay. Natürlich sagt man da nicht nein, glaube ich. Ja, und jetzt haben wir halt... Auch nicht so, dass er jetzt die ganzen großen Rollen in den letzten Jahren gehabt hätte. Nee. Jetzt haben wir ja dann Mark Ruffalo als Hulk. Ich mag Mark Ruffalo als Hulk. Eigentlich. Total, ja. Ich find ihn okay als Hulk. Auch wenn er auf Englisch ein bisschen seltsam klingt, finde ich. Auf Deutsch klingt er halt ganz normal, auf Englisch klingt er so. Ja, er hat Bruce Banner eh mehr so als Kumpel, Bro-Dude angelegt, ja, und nicht unbedingt als den nachdenklichen Wissenschaftler, wie es halt Edward Norton gemacht hat. Richtig, ja. Und da gab es ja auch das Interview mit Edward Norton damals, als es hieß, ja, jetzt ist ja hier der jemand anders da, Hulk, was sagen Sie dazu? Ich wünsche ihm alles Gute. Ja, was soll er sonst sagen? Was für ein Arsch! Ja, was für ein Arsch, gib mir meine Rolle wieder! Das ist ja auch blödsinnig. Auf jeden Fall, würdet ihr nochmal einen Hulk-Film machen? Ich ehrlich gesagt nicht. Wieso nicht? Ehrlich gesagt würde ich nicht nochmal... Du hast im Prinzip alles gesehen von den ganzen wichtigen Dingen von Hulk. Es gibt einen Comic... Also ich würd noch einen machen. Du würdest noch einen machen. Es gibt einen Comic, ja. den ich tatsächlich sehr gerne sehen als Verfilmung, und das wäre The Old Man. Nach einer Apokalypse ist der Einzige, der noch übrig ist, ist Hulk und Bruce Banner. Und Bruce Banner ist der Einzige, der durch diese Landen streift, durch diese verkohlten, kaputten Lande streift und im Prinzip alles resigniert, was passiert ist. Und am Ende stirbt Bruce Banner und der Einzige, der übrig ist, ist Hulk. Und der letzte Dialog, den du hörst, ist The Old Man is gone, Hulk free. Super, der ist ein geiler Comic. Hat der Hulk Comic. Da nicht auch voll den langen grauen Bart oder so? Ja, ja, ja, richtig. Es ist ein unglaublich geiler Comic. Ich liebe dieses Ding. Kann man sich auch mal durchlesen. Auch sehr, sehr gut gemacht. Das wär mal witzig, als Verfilmung zu sehen. Aber vermutlich kriegt man das nur als What If. Bäh. Ja, da ist die zweite Staffel angekündigt, das stimmt, ja. Oh, leider ja. Bäh. Was sagst du dazu, Markus? Du hast gesagt, du würdest noch einen neuen Hulk machen. Warum? Ich würde noch einen machen, wie? Definitiv. Wie? Ich würde den Hulk vom eigentlichen Protagonisten, guten Hero, Avenger zum Oberbösewicht Devil Hulk. Du willst. Haha, wollte ich gerade sagen. Ah, ich will Devil Hulk, der die Welt vernichten will. Der dann gegen die Avengers und dann erstmal alle zu Klump haut. Ja, ihn zu besiegen ist fast nicht möglich, ja. Das ist nur das Problem, dass sie Mark Ruffalo halt viel zu sehr jetzt vor allem mit Professor Hulk zu weich gespült haben inzwischen. Was willst du jetzt noch machen, damit der so richtig durchklingt? Ihm alles wegnehmen, macht ihn glücklich, lasst ihn eine Familie gründen und nehmt ihm alles weg. Also du möchtest im Prinzip World War Hulk nur mit Devil Hulk dann am Ende. Ja, weil ich halt, ich stelle mir dann auch diese Devil Hulk Szenerie, die ich aus den Comics so kenne, diese Halb-Echsen-Mensch mit Schuppen und allem. Wäre nice. Die haben ja vor, so eine Art zu machen mit World War Hulk nochmal. Angeblich. Die können halt nur keinen Film machen, weil Universal, glaube ich, immer noch die Rechte an den Hulk-Filmen hat. Richtig, ja. Aber wenn sie nochmal so eine Serie können sie aber verwenden. Weird Hollywood, whatever. Universal gibt die Rechte. Ja, aber ich glaube, She-Hulk konnten sie zur Serie machen. Mit Hulk ist immer schwierig. Der darf, glaube ich, immer nur, also der Hulk selber da, also Bruce Banner Hulk, darf, glaube ich, nur immer als Gast auftauchen. Ich glaube, er darf auch nur als Professor Hulk auftauchen. Nee, war ja in Avengers auch nicht. Ja, aber, ja, okay, auch wieder war, ja, stimmt. Ja, Professor, ich nee, mag aber Professor wenn sie es so machen dürften, dann würde ich tatsächlich auch richtig in die Jekyll and Hyde Richtung gehen. Dann, du meinst mit kaputten Persönlichkeiten. Das war ja ursprünglich so. Ja, dass er mehr Persönlichkeiten hat. Irgendwann tatsächlich aus diesem Devil-Hulk zwar wieder zurück zu dem menschlichen Form wird, und dann kämpft er so richtig gegen sich innerlich. Das wäre ziemlich geil eigentlich. Da könntest Devil-Hulk gegen Dr. Bruce Banner. Da könntest du sowas Richtiges, richtig Brutales machen vor allem. Weil Devil-Hulk, der schert nicht zurück, Luther einfach auseinanderzureißen. Ist dem egal. Interessiert ihn nicht. Das wäre schon ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ja, heutzutage würden sie es dann tatsächlich ja auch langsam mal umsetzen, weil ja so langsam auch die USK, nee, FSK, ne? FSK 18 Filme jetzt ja auch ins MCU kommen dürfen. Also könnte, wenn sie einen brutalen Hulk umsetzen wollen, dann jetzt. Dann sind sie bei uns eher FSK 16. Wäre aber, hätte ich echt nichts dagegen. Also es wäre eine coole Idee. So ein R-rated Hulk-Film? Das wäre schon geil. Ehrlich gesagt. Und dann kannst du den Hulk auch aus dem MC-Verse schön rausschleusen damit. Eigentlich schon, ja. Da kannst du eigentlich auch so das Eigenständiges machen. Dass er irgendwie einen Fehler macht, weil er halt wie immer irgendeinen Scheiß baut oder weil er halt in seinem Labor irgendeinen Unfall hat und dann durch diese Red Hulk wird. Als er am Anfang aber nicht weiß, dass er Red Hulk ist, sondern dass er immer wieder auf Hinweise stößt, dass diesen. Im Prinzip fast so wie bei Moon Knight. Dass er so auf Hinweise stößt. Nur, dass er da am Ende halt eindeutig verliert. Dass Red Hulk dann die Oberhand gewinnt, dass er dann zerstört werden muss. Das wäre eine geile Idee, Markus. Gefällt? Ja, kann ich nur zustimmen. Gefällt mir sehr gut, ja. Und danach Hulk abschließen und sich den nächsten Hero suchen, den wir zum Helden aufleben lassen können. Können wir da gleich mit einbauen, dass er die Version von Thor einfach umbringt? Oh ja, bitte. Hätte ich nichts dagegen. Ja, ich meine, das habe ich gerade nicht. Ich habe nur laut gedacht, Entschuldigung. Du meinst die... Er kann ihn auch einfach auf seinem Thron festprügeln. Er muss ihn ja nicht umbringen. Du meinst die verweichlichte Version davon? Der ist inzwischen eigentlich nur noch ein Stand-Up-Comedian. Er ist Thor. Ja, es ist fürchterlich. Ja, aber es ist Thor. Thor ist im Allgemeinen nicht mehr. Aber dazu zusammen natürlich mit Kurk. Mein Name ist Kurk. Ach Gott. Fuck Kurk. Drecksviech. Bäh! Bäh! Bäh. Nee, so langsam kannst du Thor da nicht mehr retten, glaube ich. Nee, da gibt's dann. Deshalb wäre ich fein damit, dass sein Thor übermütig versucht, Red Hulk aufzuhalten und dann einfach in zwei Hälften gerissen wird. Ja, da wäre ich dafür. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, das klingt gut. Ja. Das Drehbuch sollten wir so langsam mal zu Marvel rüberschicken, glaube ich. Wer sollte das machen? Quentin Tarantino wollte doch eh schon mal einen Film machen, ne? War das nicht so? Quentin! Der könnte es bestimmt gut umsetzen. Mit Quentin. Den Dialogen von Quentin Tarantino, ja, da wäre ich dabei. Quentin, denk dran, der Hulk hat große Füße, du stehst doch dran, let's go. Und es darf ruhig blutig werden, Quentin. Ja, es darf richtig derbe blutig werden, Quentin. Das, oh, kann er gerne auch Ski-Hulk mit ihren großen Füßen mit einbauen, ist mir doch egal. Ski-Hulk rettet den Tag. Das wäre eine witzige Idee. Nicht. Die bauen sie sowieso gerade zur Besten und Allerbesten auf, die je die Beste gewesen ist auf dem Planeten. Ja, und sie... Dann kann sie ja eine beste Performance vor dem Devil Hulk abschließen und einmal durch die Sonne geprügelt werden. Bis wir jetzt erstmal zu She-Hulk irgendwann kommen, zu der Serie, kannst du das dauert dauern. Noch zwei, drei Tage, ja. Das dauert noch zwei, drei Tage. Ja, aber Tage. Man merkt, mein Rage ist real. Ja, dein Rage ist real und ich freue mich schon auf den Rage, wenn es endlich soweit ist. Bis dahin auf jeden Fall würde ich sagen, der Incredible Hulk-Film ist großartig. Ich finde es gut, dass sie ihn über die Jahre dann doch noch ins MCU reingeflochten haben, obwohl es eigentlich hieß, er ist eigentlich nicht drin, aber ich finde es cool, dass sie es trotzdem irgendwie noch gemacht haben. Auch wenn sie Chunks davon genommen haben und es irgendwo anders zusammengenäht haben, ist ja wurscht, ist ja egal. Dennoch ist es ein guter Superhero-Film und ich finde, den kann man sich auch noch, wenn man sich die ganzen MCU-Filme hintereinander reinzieht, kann man den auch mal mitnehmen. Ja, absolut. Als abschließendes Fazit. Freunde, ich danke euch, dass ihr mit mir wieder einmal durchs MCU gestolpert seid. Immer wieder gerne. Jederzeit. Jetzt super, dass ihr denselben Satz recycelt. Finde ich fantastisch. ich danke euch allen fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Iron Man 2. Nein! Oh Gott! Bis dann.